Kundgabe 760. Empfangen durch Bertha Dudde am 27.01.1939. Fortleiten göttlicher Kraft. Elektronen. Und daher wird es euch Menschen überlassen bleiben, das Schöpfungswerk zu betrachten als Fortpflanzungswerkzeug der Ausstrahlung göttlicher Kraft. Es kann diese im Plan der Schöpfung nur auf dem Wege über endlos viele kleine Lebewesen in das Weltall ausgesendet werden, auf dass der Mensch in höchstem Maße dieser Kraft teilhaftig werde und als geklärtes Wesen selbst Kraft aus Gott sich wieder mit der Urkraft vereine. Wenn ihr Menschen diesen endlos langen Weg bedenkt und euch selbst als Endstation betrachtet, dann muss es euch auch verständlich sein, dass nun euer Streben nur noch dem letzten Ziel gelten sollte. Denn ihr bergt in euch so unzählige Wunder göttlicher Schöpfung, die alle, von göttlicher Kraft durchströmt, den Zusammenschluss in der Seele des Menschen gefunden haben. Und ihr werdet begreifen, was nun auf dem Spiel steht. Wenn das letzte Aufnahmegefäß aller Kraft aus Gott gewissenlos zertrümmert wird und alle schon vorhandene Kraft zur Vermehrung der Materie beiträgt, die doch aufgelöst und völlig in Geistiges verwandelt werden soll, was dann der Fall ist, wenn die Kraft Gottes nicht genützet wird zur geistigen Vollendung, sondern allein nur zu rein weltlichen Dingen verbraucht wird. Ihr bergt wahrlich in großer Fülle diese aus Gott strömende Kraft und wisset nicht, welche Fähigkeiten euch durch diese eigen sind, wenn ihr die Kraft im rechten Sinn verwerten möchtet. Wie ihr eindringen könnt in die Wunder göttlicher Schöpfung und euer geistiges Auge erblicken kann, was euch sonst unsichtbar ist. Wie ihr euch nur immer von der Liebe, Weisheit und Allmacht Gottes überzeugen könntet, wenn es euer ernster Wille wäre, die euch mögliche Vollkommenheit hier auf Erden schon zu erreichen. Je mehr ihr geistig schauen lernt, desto weniger spürt ihr die Erdenlast, und so wie der Geist Gottes in euch lebendig wird, seid ihr Herr über alle Materie. Doch um ihn zum Leben zu erwecken, muss euer Sinn nur darauf gerichtet sein, das Erdenleben nur für euer geistiges Wohl zu nützen. Ihr müsstet in tiefster Verbundenheit mit dem göttlichen Schöpfer bleiben und euch nur immer seiner gütigen Vaterhand anvertrauen. Es wird dann ein jeder Schritt ein Schritt zur Vollendung sein. Denn Gott sieht nur den Willen des Erdenkindes. Ist dieser ihm zugewandt, dann ergreift er mit seiner Liebe dessen Herz und lenkt es dem rechten Ziel entgegen. Wer aus tiefstem Herzen stets das Gebet zum Vater sendet: Ich will dir dienen in Zeit und Ewigkeit. Dessen Wille erfasst auch die Kraft, die ihm zugeht, und diese zieht ihn hinan. Weil alles, was von Gott ausgeht, wenn ihm kein Widerstand entgegengesetzt wird, auch unweigerlich zu Gott zurückführt. Amen.